mich beständig munter, doch dein Dasein ist bleibt grau. Sterilisiert und konserviert von den Fragen, die uns geben, alles ist perfekt und dacht. Die Probleme des Alltags lassen dich nicht sehen, wenn diese Welt zunichte macht. Sie setzen die ganze Menschheit unter Druck, das Konzept heißt Spiel und Spaß. So bekommst auch du einen Lebenssinn, Hypnose auf dem allerhöchsten Muss. Lebe nicht für sie, lebe für dein Blut, lebe für dein Volk, wie leben wir das? Kämpfe für die Wahrheit, kämpfe für die Freiheit, kämpfe für deine Rechte, wie leben wir das? Ist der Weg, den man gehen darf, weil er die Lügner der Welt entlarvt. Wir werden ihn zu Ende gehen, es gibt kein Vergeben. Nein, nein, nein, es gibt kein Vergeben, nein.